Gaza, 5 Monate nach dem Krieg. Und dann auch noch dieses Lager Musayarat mit seinen ausgebombten Häusern, den aufgerissenen Straßen, den geborstenen Mauern und Minaretten. Eigentlich müssten die, die hier hausen, doch allesamt hassgetränkte Hamas-Anhänger sein. Palästinenser, die der letzte Krieg nur noch mehr fanatisierte. So jedenfalls hatte sie tags zuvor in Jerusalem der israelische Knesset-Abgeordnete Ariel Eldad beschrieben. Die Europäer, sagte Eldad etwas zynisch, sollten doch endlich begreifen, worum es hier geht. Europa muss sich entscheiden, ob es hier Demokratie haben will oder nicht. Wenn Europa Demokratie für die Palästinenser fordert, dann muss es auch wahrnehmen, wen die wählen. Die Palästinenser haben in Gaza die Hamas gewählt. Das zeigt doch, woran die glauben. Der radikale Islam setzt sich durch. Es ist letztendlich ein Religionskrieg. It's a religious war. Und nun sind wir da also mittendrin und vor uns diese Gruppe Männer, die Tee trinken und am Straßenrand sitzen. Sie winken, sie lachen und sagen, was man in dieser Gegend ebenso sagt, wenn ein Fremder vorbeikommt und wissen will, wie es denn so geht. Gut, 1000-mal gut, Gott ist mit uns und mit dir, meint der Älteste und zerrt für den Gast einen Plastikstuhl aus den Ruinen. Es dauert dann ein paar Minuten, bis die üblichen Segenswünsche ausgetauscht sind, die Höflichkeitsformeln und Namen. Und dann, ganz unvermittelt, sagt der Älteste, wir sind verzweifelt. Wir haben alles verloren in diesem Krieg, unsere Kinder, unsere Häuser, unsere Arbeit. Keiner hilft uns, nicht die Araber und auch nicht Europa. Wir sind alleingelassen von der Welt. Eigentlich müsste man als Europäer jetzt widersprechen und darauf hinweisen, dass die Europäische Union doch Geld, viel Geld für den Wiederaufbau des Gazastreifens bereitgestellt hat. Genau 436 Millionen Euro, davon allein 150 Millionen aus Deutschland. Nur wird das die Leute vermutlich nicht trösten, weil von der europäischen Wiederaufbauhilfe bislang noch nichts ankam in Gaza. Seit Kriegsende hat sich hier nichts verändert, sagt Karin Abu Said. Sie leitet das UN-Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Gaza-Stadt. Wegen der israelischen Blockade können wir kein Baumaterial hineinbringen. Wir bräuchten Zement, Holz, Stahl, sagt sie, aber die Grenzen sind dicht. Den Leuten geht es sehr schlecht. Es gibt keinen Wiederaufbau. 5 Monate nach dem Krieg wirkt der Gazastreifen nicht mehr wie ein Elendsgebiet. Das war er schon immer. Er ist nun wie ein zerbombtes Freiluftgefängnis, ausgebrannt, isoliert. Das Einzige, was hochmodern und funktionstüchtig ist, ist der Grenzübergang Eretz mit seinen Überwachungskameras, den Sicherheitsschleusen und den stählernen Türen. Als wir dort waren, wurde gerade von einem Beobachtungsturm aus scharf Richtung Gaza geschossen. Tags zuvor hatten wir in Jerusalem noch mit einem israelischen Verteidigungsexperten über die Blockade von Gaza gesprochen und darüber, dass Israel nun schon seit Monaten dafür sorgt, 1,5 Millionen Menschen im hoffnungslosen Zustand des Ausgebombtseins zu halten. Sie würden unsere Blockade verstehen, wenn Sie in Gaza die Bunkeranlagen der Hamas gesehen hätten, antwortete Oded Aran vom Israelischen Institut für Sicherheitsstudien. Die Hamas hat vor dem Krieg viele Bunker gebaut, um aus Gaza eine Terrorhochburg zu machen und Raketen auf Israel abzufeuern. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es jetzt ein Problem beim Wiederaufbau Gazas gibt, solange kein Baumaterial reinkommt. Wobei natürlich doch einiges reinkommt nach Gaza. Illegal über die Tunnelanlagen von Rafah an der ägyptischen Grenze. Ich kann Ihnen versichern, die Tunnel funktionieren, sagt die UN-Leiterin in Gaza-Stadt. Alles kommt durch die Tunnel, auch Zement. Wenn Hamas einen Bunker bauen will, dann wird Hamas genug Zement haben, um ihn zu bauen. Aber wir von der UN, die garantieren können, dass wir Schulen, Krankenhäuser, Wasserleitungen wieder aufbauen wollen, wir können wegen der Blockade nichts tun. Die Blockade verhindert jedes Aufbauprojekt und die Israelis wissen das. Das Geld von der EU wäre da, aber wir können nichts damit machen. Das ist einfach furchtbar. Die Vereinten Nationen wären ein sicherer Garant für die korrekte Verwendung der europäischen Gelder. Doch die israelische Blockade erlaubt keine Hilfe. Die Isolierung des Gazastreifens läuft letztendlich darauf hinaus, den humanitären Notstand zum Dauerzustand zu machen und darauf zu warten, dass das Hamas-Regime irgendwann in sich zusammenbricht. Dabei sind Zehntausende dazu verdammt, in Ruinen und Zelten zu leben. Hör mal, ich will dir was sagen, meint einer der Männer im Flüchtlingslager Musa Yarat. Ihr aus Europa, ihr habt uns doch immer wieder Geld gegeben. Wir haben Straßen damit gebaut und einen Flughafen und einen Schiffshafen. Es war dumm von euch, uns so viel Geld zu geben. Die Israelis sind mit ihren Flugzeugen gekommen und haben alles wieder kaputt gemacht. Schade um euer Geld, sagt er. Behaltet's, hier ist es nur rausgeworfen.